Natürlich hören Pflanzen keine Musik im herkömmlichen Sinne. Wissenschaftler haben aber herausgefunden, dass Pflanzen auf Schall und Vibrationen reagieren und dass diese ihr Wachstum beeinflussen können. So entwickeln sich Pflanzen je nach Frequenzen unterschiedlich. Bei 6 kHz wachsen sie schneller, bei 7 bis 9 kHz langsamer und bei über 10 kHz können sie sogar absterben. Sanfte, tiefe Geräusche wie Meeresrauschen, fließende Flüsse oder das Summen von Hummeln wirken oft besonders positiv. Klassische Musik, 3 bis 5 kHz, scheint Pflanzen gut zu tun, während Rockmusik, ca. 8 kHz, ihnen eher schadet. Lustigerweise mögen manche tropische Pflanzen offenbar modernen Rap. Warum das so ist, wissen die Forscher noch nicht genau. Wahrscheinlich liegt es daran, dass Schall die Zellen der Pflanzen stimuliert, das Wurzelwachstum beeinflusst und vielleicht sogar bestimmte Pflanzenhormone aktiviert. Interessant ist auch, dass Pflanzen auf andere Arten von Vibrationen reagieren. Sanfte Berührungen, Wind oder Regen können ähnliche Effekte auf ihr Wachstum haben. Manche Experten vermuten sogar, dass Pflanzen miteinander sprechen können, indem die Schwingungen durch ihre Blätter oder Wurzeln senden. Kurz gesagt, Pflanzen sind sensibler als man denkt. Musik, sanfte Geräusche oder natürliche Vibrationen können ihnen helfen, besser zu wachsen. Und vielleicht haben sie sogar ihre eigenen Vorlieben. Wer weiß, vielleicht freut sich deine Zimmerpflanzen ziemlich über ein bisschen klassische Musik im Hintergrund.